Abschnitt 57 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Burton. Mein Gesetz. Jeder Fortschritt, den die Zeitung laut und hastig meldet, wird durch einen Verlust bezahlt, den du vielleicht nicht siehst, der in weiter Ferne wirkt oder erst nach Jahren kommt. Und die Summe des Glücks und des Unbehagens bleibt sich gleich durch alle Zeit. Du freust dich, dass dein Lämpchen heller brennt, wenn du das neue südamerikanische Erdöl aufgießt. Aber du siehst es nicht, dass Scharen von Sklaven blutig gepeitscht werden, die diese Ölfrucht aus dem Innern eines zweifelhaften Kontinents an die Küste bringen. Du preisest dieses Zeitalter, in dem wir leben, als die Epoche des Dampfes und der Elektrizität und zeigst stolz auf die pochenden Hämmer der Fabriken hin. Aber du siehst es nicht, dass, um die Kohle für diesen Dampf zu gewinnen, ganze Provinzen zu schwarzen Schutthalden verwüstet werden mussten, ganze Länder, in denen einst der Frühling geblüht hatte, auf 100 Wiesen. So viel wir an Schnelligkeit des Verkehrs gewinnen, so viel verlieren wir an fruchtbarer Stille und an Klarheit der Lebensführung. So viel wir an Sicherheit und bürgerliche Ordnung gewannen, so viel verloren wir an Größe der wagenden Gebärde und am Zauber des Abenteuers. Und umgekehrt. Das Sonnenkönigtum der Ludwige erlosch und fröstelnd wanderst du durch ihre öden Paläste. Aber vergiss es nicht, dass der Reichtum der Lilienkönige nun über 1000 Heimstätten verteilt wurde und auf 1000 Herdfeuern ein stilles Glück heilig flammen lässt. Denn die Summen von Glück und von Unbehagen bleiben sich gleich zu aller Zeit. Und so wage ich es, dem großen Gesetz von der Erhaltung der Kraft ein Gesetz von der Konstanz der Eudämonie entgegenzusetzen. Es gilt dieses Gesetz auf jenen schwankenden Gebieten, auf denen die Präzisionswaage nichts beweist, auf denen aber doch eine unsichtbare Hand rechts und links in ewiger Balance hält. Ende von Abschnitt 57, gelesen von Jesse, Dessau-Roßlau, August 24.